1. Daraufhin befahl Jahwe Mose, Zum Pharao zu gehen und ihm zu verkünden, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir wehren kann zu. Denn solltest du dich weiterhin weigern, sie freisegeben und sie zurückhalten. 3. So wird Jahwe's Hand ein sehr schwer Pest über den wie auf dem Felde bringen, einschließlich Förder, Esel, Kamele, Rinder und Schaf. For, Jahwe wird jedoch einen deutlichen Unterscheid zwischen dem wie der Israeliten und dem der Ägypter machen, so dass kein einziges Tier der Israeliten sterben wird. 5. Anschließend setzte Jahwe ein genau Frist fest, in dem klart, morgen wird Jahwe Diocese Arenas über das Land bringen. 6. Am nächsten Tag ließ Jahwe dies geschehen, das gesamte wie der Ägypter starb, waren von dem wie der Israeliten kein einziges Stück umkam. 7. Obwohl der Pharao Boten Orsant und feststellte, das kein Tier der Israeliten gestorben war, verhartet sich sein Haus ernüt und weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. 8. Daraufhin befahl Jahwe Mose und Aaron, nehmt beide Hand voll Ofenrus, und Mose soll in vor den Augen des Pharao in die Luft streuen. 9. Dieser Russ wird sich als Feinstaubwerk über ganz Ägypten legen und bei Menschen soe Tyren im ganzen Land geschwör verursachen, die in Blatten ausbrechen. 10. Sie nahmen den Ofenrus und traten vor den Pharao, dort strut Mose in die Luft, woraufhin sich bei Menschen und Tyren aufbrechend geschwör mit Pusteln bildeten. 11. Die Zauberer konnten Mose aufgrund der Geschwör nicht entgegen treten, da auch sie, wie alle Ägypter, von diesen Plagen betroffen waren. 12. Jahwe jedoch verhartet das Haus des Pharao, so dass diese ihren Forderungen nicht nachkam, genau wie Jahwe es Mose zuvor angekündigt hat. 13. Danach befahl Jahwe Mose, tritt morgen früh vor den Pharao und verkünde ihm, so spricht Jahwe, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir wehren kann. 14. Denn diesmal wird ich all mein Plagen direkt über dich, den Hofflingen den Volk bringen, damit du erkennst, dass es auf der ganzen Erde niemanden gibt, der mir gleicht. 15. Ich hat mein Hand ausstrecken und dich soe den Volk mit einer Pest vernichten können, so dass du vom Erdboden verschwunden warst. 16. Doch ich habe dich verschont, mdir mein Markt zu sagen und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündet wird. 17. Du widersetzt dich immer noch der Freilassung meines Volks. 18. Morgen die Zeit wird ich einen so schweren Hagel fallen lassen, wie es in den Ägypten sieht seine Grundung bis heute noch nie gegeben hat. 19. Sende daher sofort Boten aus, den wie und als, was sich im Freien befindet, in Sicherheit zu bringen, den Allmenschen und Tier, die draußen bleiben und nicht in ihr Hause zurückkehren, wer den vom Hagel erschlagen. 20. Diogenigen Hofflinch des Pharao, die Jahwe's Drohung ernst nahmen, brachten ihr Sklaven unter wie in die Hause in Sicherheit. 21. Wer jedoch Jahwe's Warnung ignoriert, ließ sein Sklaven und sein wie weiterhin im Freien. 22. Daraufhin befahl Jahwe Mose, streck den Hand zum Himmel aus, damit Hagel über ganz Ägypten fällt, so will auf Menschen und Tier als auch auf Elfeld gewachsen. 23. Mose streckte seinen Stab zum Himmel aus, und Jahwe sandt Donner und Hagel, waren fuhr auf die Erde fu, so ließ Jahwe Hagel über Ägypten niedergehen. 24. Es fiel ein extrem starker Hagel, begleitet von unaufhörlichem Feuer, wie es in Ägypten sieht der Besiedlung des Landes noch nie vorgekommen war. 25. Der Hagel erschlug in ganz Ägypten als, was sich im Freien befand, so wohl Menschen als auch Tier, zu dem vernichteter Feld gewachsen und nickte samtlich Baum auf dem Felde. 26. Lediglich in der Provinz Goshen, wo die Israeliten lebten, fiel kein Hagel. 27. Daraufhin sandt der Pharao Boten, ließ Mose und Aaron rufen und erklärt ihnen, diesmal habe ich gesündigt, Jahwe ist im Recht, waren ich und mein Volk im Unrecht sind. 28. Bittet Jahwe. Verbitt, denn die Donnerschlag und der Hagel sind mehr als genug, dann wird ich ziehen lassen und muss nicht lange hier bleiben. 29. Mose erwid at him, Sobald ich die Stadt verlassen habe, werd ich mein Hand zu Jahwe ausbreiten, dann werden die Donnerschlag und der Hagel aufhören, damit du erkennst, dass die Erde Jahwe gehort 30. Doch ich weiß, dass du und dein Hoffling juk noch nicht vor Jahwe, dem Gott, verchtet 31. Der Flachs und die Gerst werden vernichtet, da die Gerst bereits aren trug und der Flachs nospen hat. 32. Der Weisen und der Spelt hingen blieben unversert, weil sie späte reifen. 33. Der Raufin verlies Mose den Pharaon jing aus der Stadt hinaus, dort breitete sein Hand zu Jahwe aus, woraufhin die Donnerschlag und der Hagel soffert aufhorten und kein Regen mehr fiel. 34. Als der Pharao jedoch bemerkt, dass der Regen, der Hagel und die Donnerschlag aufgehort hatten, sündigte ernüt und verhärtet sein Haus, ebenso wie sein Hoffling. 35. Das Haus des Pharao blieb verhärtet, und erließ die Israeliten nicht sehen, genau wie Jahwe es durch Mose vorausgesagt hat.